Preise. Für längere Wartezeiten steht Ihnen der Duty Free Shop, das Restaurant und die Kaffeebar zur Verfügung. Die Führungen zum Baugelände der Startbahn West müssen heute leider wegen unerwarteter Demonstrationen ausfallen. Wir erlauben uns, Ihnen stattdessen in der Flughafenbar einige Erfrischungen zu servieren. Alles okay. Flug 111 aus England. Richtig. Unser Mann wird durch die Schranke kommen. Da vorn. Okay. Du hast die Kamera. Ich hab die Kamera. Du hast den Film eingelegt. Ich hab den Film eingelegt. Du drückst auf den Auslöser. Ich drück auf den Auslöser. Okay. Idiot. Erst wenn er durch die Schranke kommt. Chef? Ja. Der Film ist alle. Meine Damen und Herren, die Frankfurter Flughafengesellschaft freut sich, Sie in Ihren Gebäuden begrüßen zu dürfen. Der Flughafenschäfer bietet diesmal an, reine Schuhwolle von rassereinen Flugplatzschafen. Nur 3,90 das Kilo. Bei Abnahme von mehr als 7 Zentnern erhalten Sie 100 Stricknadeln gratis. Ihren Pass bitte. Bitte schön. Hey, hallo, hier, Ihr Pass. Oh, danke, ich habe noch einen. Ihren Pass, bitte. Bitte schön. Der Grund Ihrer Einreise? Herr Wolf, ich lebe hier. Ernsthaft? Ja. Stimmt, Beethovenstraße 97, 3-Zimmer-Wohnung ohne Bad, 3. Etage, Südlage. Sie haben Ihre Telefonrechnung nicht bezahlt. Woher wissen Sie das? Seitdem man unseren Fahndungscomputer aus Versehen mit dem Fernmeldeamt zusammengeschaltet hat, prüfen wir immer gleich, ob die Reisenden die Telefonrechnung bezahlt haben. Und das Fernmeldeamt? Prüft, ob jemand mit falschen Personalpapieren telefoniert. Ihren Pass, bitteschön. Danke. Du, da! Richtig, Klaus-Werner Wolf, 42 Jahre, 8 Monate und 3 Tage, 1,78 groß, Plattfüße, blond-blaue Augen, leichte Rückhalte. Ansonsten tadellos in Form. Karate-Meister, dreifacher philippinischer Kawasaki-Meister und Weltranglisten-Dritter im Mannschaftsmensch, ärgere dich nicht. Segelflieger, Modellflugzeugbauer und Liebhaber von... Von wem? Liebhaber von Hüftsteak. Medium gebraten, ohne Champignon. Mit einem Wort ein eiskalter Profi. Werner Wolf. Kurz, der Wolf. Der Werwolf. Drück auf den Auslöser. Okay, Boss. Surt. Boss. Ja. Muss ich jetzt das schwarze Käppi vom Objektiv nehmen oder kann's draufbleiben? Taxi? Hallo? Hallo, Taxi? Ja, bitte. Haben Sie zufälligerweise die genaue Uhrzeit? Viertel nach. Taxi, der Herr? Ja, danke. Viertel nach was denn? Viertel nach voll. Dankeschön auch. Zum Hotel. Was für ein Hotel? Irgendeins. Und hängen Sie den Wagen ab, der uns da folgt. Okay. 3-0 an 3-0-0. Klein 0-0 hält, Klein 0. Ich hänge euch jetzt ab, okay? Klein 0-0 verstanden. Wo fällt ihr hin? Zum Hotel. Lodgel, Klein 0. Eine kurze Fahrt für einen Menschen. Aber eine lange Strecke für ein Taxi. Lodgel und ab. Glauben Sie nur nicht, dass Sie mich bluffen können. Niemals, Meister. Nicht umdrehen. Spüren Sie, was das in Ihrem Nacken ist. Ein... Richtig. Ein 884er Cartier-Kugelschreiber mit Vakuummine. Wenn Sie jetzt nicht unverzüglich zum Hotel fahren, wird die Mine schreiben. Und zwar genau den Betrag, den die Taxiuhr zeigt, auf einen Euro-Scheck. Und keinem Pfennig Trinkgeld dazu, ist das klar. Okay. Sie sind ein Profi, gell? Was zahlen die Ihnen dafür? Ach, zu wenig, Mann. Viel zu wenig. Ich zahle das Doppelte. Plus Sozialversicherung und Mehrwertsteuer. Gewerkschaftsmitglied, was? Na klar, Halunke-Bande und Verbrecher. Alles nach Tarif. Also gut, doppelter Tariflohn plus Blutzulage, Schusswaffenvergütung und Patronengeld. Außerdem bieten wir Ihnen das angenehme Klima und die großzügigen Sozialleistungen einer großen Organisation. Als da wären? Außertarifliche Bezahlung von Handlangerdiensten und eine innerbetriebliche Altersversorgung. Wenn Sie in unsere Schmiergeldkasse eintreten. Ja? Wo machen wir, ja? Aus, alles aus. Also, alle Freunde, ab Tag 37 fängt eine Adagio an, wa? Das wird eine Andante übergeführt und erst dann kommt das Crescendo, ja? Bitte schaut euch das nochmal an, wa? Und die dritte Jaille, bitte, ja? Kann dann ruhig ein bisschen mehr im Vordergrund sein, ja? Ja, ist gut, wir machen gleich weiter ab Tag... Warte mal, Moment mal. Ab Tag 37, ja? Ja? Ja, Boss. Was denn, den Werwolf? Ja, Boss. Schieler wartet auf Ihren Auftritt. Na okay, ihr wisst, was er zu tun hat, wa? Er darf auf keinen Fall Kontakt aufnehmen. Ende und aus. Okay, Ende und aus. Aus. Verstanden, Ende. Du sollst das verdammte Ding ausschalten, Mensch. So, Jungs, nochmal ab Tag 37. War aber bitte etwas mehr Adagio, ja? Diese ganze Karajan und Bernstein-Gewimmere macht doch die Musik kaputt, Mensch. Also... Drei Konferenzräume, 7 Partykeller und eine Diskothek, die Sie sicherlich schon durch die Zimmerwand gehört haben, stehen Ihnen zu Ihrer Verfügung. Nach Absprache mit dem Empfangschiff können Sie gerne den Massagesalon und die beiden Folterkammern benutzen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Jack. Mein Gott, hast du mich erschreckt. Oh, Jack, warum denn? Nach dem dritten Nervenzusammenbruch habe ich meinen Job als G-Pilot aufgeben müssen und als Zahnarzt weitermachen müssen. Oh, sorry, Jack, warum denn? Dauernd diese Jacket-Cone, Baby, immer nur Jacket-Cone. Niemand will heutzutage mehr eine ganz normale Porzellanfüllung oder ein bisschen Gold ins Loch. Oh. Sheila, Baby, was kann ich für dich tun? Oh, Jack, du kannst... Ja? Mir eine Nummer... Oh ja, Sheila. ...geben, unter der ich einen gewissen Wolf erreiche. Sind wir nicht alle Tiere in unserem tiefsten Inneren irgendwie... Oh, jetzt immer Nummer, Jack Werner Wolf. Natürlich, 007. Oh, wo ist das? Tiefparterre, gleich neben der Garage. Am besten, du nimmst den Lift. Okay, dann Jack und bye-bye. Bye-bye, Baby. Dr. Kimble, bitte kommen Sie in die Tiefgarage. Es steht ein Fluchtwagen für Sie bereit. Ich wiederhole, Dr. Kimble, in der Tiefgarage steht ein Fluchtwagen für Sie bereit. Sehen Sie das da, Bäcker? Sir. Nennen Sie mich nicht immer Sir Bäcker. Nennen Sie mich einfach Ypsilon. Ypsilon? Die Möwen, das Meer, der Wind, der Sand. Der ewige Kampf der Natur. Überleben oder überlebt werden. Und über all dem das Öl. Ja, Sir. Das Leben kommt aus dem Meer und Öl ist die Flamme des Lebens. Wo finden Sie ein perfekteres Bild für unsere menschliche Zivilisation als hier? Nirgendwo, Sir. Unsinn! Überall! Jawohl, Sir. Sie haben die Akte Werwolf dabei und den ersten Zwischenbericht. Sir, das ist vertrauliches Material. Sehr richtig. Sehen Sie die Möwe da? Hm? Die erinnert mich fatal an diesen kahlköpfigen Kirgisen, den ich mal in Zentralafrika aufgespürt habe in meiner aktiven Zeit. Sir. Er hat eine Möwe auf mich angesetzt. Es hat nur 3 Minuten gedauert, bis ich dahinter kam und die Möwe umgedreht hatte. Die arbeitet heute noch für mich. Soweit ich weiß, gibt es in Zentralafrika gar keine Möwen, Sir. Die Möwe, Bäcker, wir dürfen kein Risiko eingehen. Yeah. Sehr gut, Bäcker. Der Werwolf ist angekommen. Ja, er ist im Hotel. Keine Namen! Ja, gut. Er ist im Hotel und wartet darauf, dass man Kontakt zu ihm aufnimmt. Ein Profi, ein absoluter Profi. Haben Sie jemals mit dem Werwolf, Mensch, ärgere dich nicht gespielt? Nein, Sir. So einen Mann findet man nur einmal unter tausend. Gnadenlos, eiskalt. Mhm. Unser Bester. Nein, nein, unser Zweitbester. Und der Beste, Sir, wer ist das? Aber, Schebecker. Entschuldigung, Sir, ich vergaß das. Die Organisation, auf die der Werwolf angesetzt ist. Becker macht uns Sorgen. Große Sorgen. Mhm. Sie sind überall unerkannt. Heimlich. Haben Augen und Ohren, die alles hören und alles sehen. Die, nein, nein. Umgekehrt. Augen, die alles sehen und alles hören. Sir? Er wird sich einschleichen bei Nacht und Nebel. Der wird uns den Kopf bringen. Den Kopf der ganzen Verschwörung. Dem Boss. Ja, Sir. Unter welcher Tarnung reist der Werwolf? Unter gar keiner, Sir. Genial. Unsere Quellen haben uns verraten, dass die Organisation weiß, dass der Werwolf auf sie angesetzt ist. Sie werden ihn erwarten. Überall werden hinter jedem neuen Gesicht unseren besten Mann vermuten. Aber seine Tarnung ist perfekt. Niemand wird glauben, dass der Werwolf wirklich der Werwolf ist. Niemand, niemand. Sir, passen Sie auf, das ganze Öl. Ist das gut. Eine alte japanische Geisha hat mir das beigebracht. Wundervoll. Die Massage ist in my section. Später hat irgendein Professor in Amerika ein Buch darüber geschrieben. Vorsicht bei der alten Schusswunde. Oh, Sie sind ein Mann, der weiß, worum es geht. Woher stammt die Schusswunde? Das war einer dieser philippinischen Bastards. Vor 2 Jahren in Ankara. Unsere Mensch, ärgere dich nicht, Mannschaft war im Finale und ich habe das Endspiel bestritten, er konnte nicht verlieren. Ich liebe Männer wie Sie, Männer, die so sind wie ein Wolf. Ein Werwolf, Baby. Ich heiße Sheila, weil ich grüne Augen habe. 27 Jahre, 3 Monate und 7 Tage alt, wiegst 60 Kilo und bist 1,79 groß. Aufgewachsen bei buddhistischen Mönchen in Jakarta, wo dein Vater als Doppelagent für die Amerikaner, die Russen und die International Insurance Company gearbeitet hat. Ich weiß alles, Baby. Ich bin hier, weil... Ich weiß, Sheila, Baby. Wann und wo wird die Ware übergeben? Heute Abend in den Docks. Pier 13,5. Wo sind denn in Frankfurt Docks? Seid Sie da um 7? Ich muss jetzt gehen. Oh, die haben mich in der Hand, sie zwingen mich. Ich hol dich da raus, Baby, keine Sorge. Wer zwingt dich? Sie. Ich. Sie erpressen mich. Als ich 13 war, habe ich die Puppe meiner Schwester aus dem Fenster geworfen. Ich wollte es nicht. Irgendwie sind sie dahinter gekommen und jetzt haben sie mich in der Hand. Ich hol dich da raus, Baby, und jetzt zieh dich an und zeig mir, wie ich zum Fahrstuhl komme. Meine Damen und Herren, wir freuen uns, Sie in unserem Hotel begrüßen zu dürfen. Direktor Wolkenschneider und das gesamte Verwaltungspersonal werden sich bemühen, Ihnen den Aufenthalt so gemütlich wie möglich zu machen. Sie befinden sich im Moment in der Frankfurter Innenstadt. Die Außentemperatur beträgt 18,5 Grad, die Wolkendecke ist aufgerissen bis zerfetzt, mit Cumulus bis zu 15.000. Von Schwimmausflügen zum Main bitten wir abzusehen, da in den letzten Tagen große Mengen von Schmelzwasser die chemische Zusammensetzung des Flusses verändert haben. Hi, Jack. Sie können mich nicht mehr erschrecken. Ich habe gekündigt. Und was werden Sie tun, Jack? Als Schneider arbeiten. Dinnerjackets, Blazerjackets, Golfjackets. Geben Sie dieses Telegramm für mich durch. Sie benutzen immer noch diesen alten Code, ja? Oma will den Tanzbären treffen, sofortiges Erscheinen notwendig. Ach, bevor ich's vergesse, da waren 2 Herren, die Sie zusammenschlagen wollten. Ich habe sie weggeschickt. Aha. Sie werden langsam unruhig. Und lassen Sie die Wanzen aus meinem Zimmer entfernen, Jack. Zwei habe ich selber totgeschlagen, die anderen gehören Ihnen. Befehl vom Boss. Wir müssen ihn fertig machen. Fix und Foxy. Fix und fertig. Genau, er trägt keine Wuffe. Nur eine kleine Mensch ärgerliche Figur an einem silbernen Halskettchen. Ein altes Souvenir. Bei den Bowlingmeisterschaften in Cincinnati hat er eine Kugel direkt vor die Brust bekommen. Genau. Hätte er nicht den Anhänger an dem Kettchen gehabt, hätte es ihm das Herz herausgerissen. Er geht zum Lift. Hinterher! Sie werden mich zusammenschlagen, habe ich gehört. Was soll man machen? Als Schläger zur Anstellung muss man eben jeden Auftrag annehmen. Sie wissen ja selber, wie die Arbeitslosenzahlen aussehen. Genau. Schere, Stein, Papier. Wer will zuerst? Keine Bluffs und keine faulen Tricks. Mann gegen Mann. Ich werde sie in den Boden rammeln. Also los, Sie zählen. Okay, fertig. Schnack, Schnuck. Schere. Schneidet Papier, okay, das war erst der Anfang. Schnick, Schnack, Schnuck. Papier. Stein. Papier wickelt Stein. 1:1, mein Freund. Beim nächsten Mal, da habe ich... Schnick, Schnack, Schnuck. Stein. Fällt in den Brunnen. Tut mir leid, Sie haben verloren. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder auf eine Partie, Mensch, ärgere dich nicht. Er hat uns gelingt. Ein Profi! Hast du seine Beinarbeit gesehen? Ein mieser, verdammter Bluff. Ein absoluter Profi. Und so kalt. Eiskalt. Die Hoteldirektion freut sich, dass Sie einen unserer Fahrstühle benutzen. Bitte leisten Sie den Anordnungen des Bedienungspersonals absolute Folge. Versichern Sie sich, ob die Sauerstoffmasken optisch arbeiten und die Schwimmwesten an Ihren Plätzen liegen. Eine Vorführung, wie die Rettungsgeräte zu benutzen sind, findet um 17 Uhr im Lastenaufzug statt. Was wird gespielt? Kreuz-Solo. Ihr habt versagt. Oh. Er hat uns geblufft, Boss. Wir hatten keine Chance. Sheila, gib mir aufs Kreuz gelegt, Mensch. Sie ist ihm auf der Haut gerückt, bis er das Weiße in sein Auge gesehen hat, wa? Und ihr? Ihr habt versagt. Er ist ein Profi-Boss. Knallhart. Eiskalt. Ja, ich weiß, wer dahinter steckt. Der alte Fuchs lässt doch nicht locker. Der hat schon als Kind immer versucht, mir den Metallbaukasten wegzunehmen. Boss? Er hat sich seit 67 Jahren nicht mehr fotografieren lassen. In seiner Organisation nennen sie ihn nur Y. Oh nein. Oh doch. Sie sind Brüder. Ihr könntet die hier. Er auf der Seite des Rechtes und ich, wisst ihr schon als Kind. Ist er immer auf der rechten Straßenseite zur Kirche. Der Schlappes! Ja, er saß immer in der rechten Bankreihe, in der Kirche, in der Schule, auf der Unität. Und wenn wir sonntags gegessen haben, da... Hat er auch immer rechts vom Papa gesessen, ja. Das scheint ja eine richtig linke Urschel zu sein, Ihr Bruderboss. Aber jetzt, Schnee, versteht ihr? Schnee ist der Schlüssel. Schon klar, Boss. Der Frachter mit dem Neuschnee läuft heute in die Docks ein. Der Kontaktmann in Neuguinea hat vorhin durchgegeben, dass alles nach Plan läuft. In welche Docks? Na, in die Frankfurter Docks. Wo sind denn in Frankfurt Docks, Mensch? Keine Sorge, wir sind dabei, Boss. Wir kümmern uns um den Schnee. Ach, der Frachter hat 500.000 Bruttoregistertonnen Schnee an Bord. Allerbesten Neuschnee zusammengekauft, überall. Überall in der ganzen Welt. Von allen Schneemännern, die etwas anzubieten haben. Ja. Eiskalt, Boss. Genial. Das sind insgesamt 2/3 der Weltschnee vor. Das ist ja, was das heißt. Dass wir eine Menge Kühlhäuser brauchen, um das einzulagern, Boss. Ja, Boss. Wir können der ganze... Weltschneeballsystem völlig umwerfen. Wenn wir den ganzen Schnee auf einmal auf dem Marktrafen, die Schneepreise, die werden fallen und fallen und fallen. Ja, das ist Macht, versteht ihr? Macht ist das ja. Innerhalb von 2 Tagen. Von 2 Tagen wird mir die Welt gehören. Die Wirtschaftler, die brauchen den Schnee und sie werden jeden Preis dafür bezahlen, ja. Eiskalt, Boss. Genial. Ich werde die Welt beherrschen. Eine Welt aus Schnee und Eis. Meine Welt. Eiskalt, Boss. Genial. Na, wohin, Chef? Zu den Docks. Jeder glaubt doch mal, dass es in Frankfurt Docks gibt. Na gut. Was wissen Sie über die Docks? Nix, gar nichts. Ja, frisch das Ihr Gedächtnis ein bisschen auf. Was ist denn das? Ein ungedeckter Scheck über $50. Ein bisschen wenig für so viel Information, ne? Hier haben Sie noch einen. Also. Also man hört nur, dass in den Docks seltsame Sachen passieren sollen, gell? Niemand traut sich da freiwillig hin. Letzte Woche, da ist da ein Nachtwächter von der Kühlschlange angefallen worden. Also niemand weiß, woher das Tier gekommen ist. Gell? Interessant. Hey, was soll das? Das ist eine Verfolgungsjagd. Von wem werden wir verfolgt? An dieser Stelle gibt es in jeder ordentlichen Agentengeschichte Verfolgungsjagd. Scheint irgendein Ausländer zu sein. Bitte Vorsicht. Hier, Käfer 8, schlagen vor mit Ausweisungsbeschluss und Abschiebehaft einzugreifen. Verstanden. Käfer 2, wir verfolgen weiß grünes Fahrzeug, das mit überhöhter Geschwindigkeit in die Innenstadt rast. Hier, Käfer 7. Hier, Spinne, was ist Käfer 7? Es scheint sich um organisiertes Vorgehen zu handeln. Überall sind davon mit grün-weißen Autos mit blauen Lichtern auf dem Dach. Bitte nur nach Rücksprache mit der Zentrale eingreifen. Es ist möglich, dass es sich um geplante Provokationen handelt. Käfer 1, bitte Verstärkung, wir sind eingekreist. Hallo Spinne, bitte melden, soeben weiß-grün Provokateur gestellt. Insassen geben sich als Polizisten aus. Ich wiederhole, Polizisten. Augenblick bitte, Käfer 2. Hier, Käfer 7, Goetheplatz, Straßensperre errichtet und Durchbruchsversuch einer Straßenbahn und mehrere Omnibusse vereidelt. Erbitten 7 Gefangenentransporter zur Verbringung ins örtliche Straßenbahndepot. Hier, Spinne, mit einer wichtigen Durchsage. Polizisten, ich wiederhole, Polizisten als politische Gruppe unbekannt. Möglicherweise weltanschauliche Sektierer. Unbedingt mit äußerster Vorsicht vorgehen. Hallo, hier Käfer 8, schwerer Verkehrsunfall auf dem Goetheplatz. Streifenwagen nach Durchbruch der von Käfer 7 errichteten Straßensperre völlig demoliert. Hier, Käfer 7, 2 Provokateure versuchen sich durch Überreichen von Dienstausweisen und Waffen zu solidarisieren. Absolute Vorsicht, Käfer 7. Käfer 7 hört. Provokateure in Schutzhaft nehmen und mit der Straßenbahn ins Präsidium bringen. Unbedingt Aufsehen vermeiden. Spinne, hier Käfer 8, durch Provokateure von Käfer 7 durch Vortäuschung von Solidarisierung in Schutz abgenommen. Hier Käfer 7, zum Schein auf die Solidarisierungsversuchung Käfer 8 eingegangen und 2 Provokateure in Schutzhaft genommen. Käfer 1, bitte Verstärkung. Spinne, hier Käfer 2, Fluchtfahrzeug, soeben am Standort vorbeigekommen. Elfenbeinfarbener Wagen mit Kennzeichen GIC fährt in Richtung Docks. Es gibt in Frankfurt keine Docks. Richtig, aus diesem Grund auch die Verfolgung abgebrochen. Ende. Ich bin ein alter Mann, Becker. Ich weiß. Dies ist die letzte Aufgabe, die ich zu bewältigen habe und die größte. Ich weiß, Sir. Woher wissen Sie das, Becker? Weil das immer so ist, Sir. Aha. Ah, Sir. Das ist eine Nachricht vom Werwolf. schreiben Sie mit. Becker. Sehr wohl, Sir. Oma will den Tanzbären treffen. Oh mein Gott, jetzt ist es also weit. So weit. Ich muss gehen, Becker. Sir, nein, das dürfen Sie nicht. Sie sind unersetzlich. Niemand ist unersetzlich, Becker. Aber es ist so entsetzlich. Es ist nichts. Einmal kommt der Tag, wo jeder gehen muss. Aber ausgerechnet Sie, Sir. Bringen Sie mir meinen Nadelstreifen, zwei Reiher und meinen Diplomatenkoffer von Yves Saint Laurent. Ja, sofort, Sir. Er braucht mich jetzt. Ich werde zu ihm gehen. Er hat mich nie gebraucht. Und er wird mich nie wieder brauchen, nur dieses eine Mal. Der Anzug und der Koffer. Mal. Was? Anzug und der Koffer. Umdrehen, Becker. Jawohl, Sir. Ich werde zu ihm gehen in die Frankfurter Docks. Nur dieses eine Mal, weil er mich braucht. Damen und Herren, die Zentrale Dockverwaltung Frankfurt begrüßt Sie in den größten Binnenlanddocks der Welt. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie sich in der größten frei erfundenen Dockanlage der freien Welt befinden und etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlich existierenden Dockanlagen rein zufällig und nicht beabsichtigt sind. Bitte leisten Sie den Anweisungen des Sicherheitspersonals absolut Folge. Für Personen, Sach- und sonstige Schäden kann nicht gehaftet werden. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Du hast gedacht, wir kommen nicht dahinter, wa? Doch. Du hast vergessen, dass wir unsere Wanzen überall haben. Überall, verstehst du? Ja, doch. Der beste Wanzenspezialist der Welt arbeitet von mir, Baby. Ja, in unserem Trainingscamp in Cape Town. In der Woche für Woche Tausende von Wanzen zu den schnellsten und schlagkräftigsten Lauschern aus, die ihr je gegeben habt. Oh mein Gott. Du hast den Werwolf massiert. Stimmt das? Ich habe ihn massiert, weil er ein richtiger Mann ist, mit einem richtigen Kreuz. Er hat sogar eine alte Narbe zwischen dem dritten und dem vierten Wirbel. Und nicht bloß lauter dicke, schwabbelige Fettwülste wie du. Das ist der Dank. Ich habe dir aus dem Brettstück vom Bombe gerettet, wo du rettungslos vor der Hunde gekommen wärst. Und als Dank dafür massierst du ihn mit dem berühmten Sanyasin-Doppelgriff gegen Verspannung der Nackenmuskulatur. Nee, du brauchst ja nicht an der Fessel zu zerren, ja? Das sind die neuen Hochleistungswäscheleien, von denen sich noch niemand befreit hat. Das ist ein Ungeheuer. Ein ekelhaftes, abscheuliches Ungeheuer. Er wird kommen und mich retten. Ich weiß es. Ja. Es ist schon zu spät, Baby. Die Aktion läuft. Und nichts wird aufhalten. In 2 Stunden werde ich das Weltschneeballsystem kontrollieren. Siehst du da die Kühlschränke da? Ladegeschirr, Schnee vom Himalaya, Schnee vom Kilimandscharo und aus dem St. Andreasgraben. Ja, heute gehört mir der Schnee und morgen der Regen. Und ein gigantischer Schneeregen, das weltpolitische Klima verändern. Und niemand den Sturm. Und niemand kann das aufhalten. Oh nein. Alle Besucher der Docks werden gebeten, unbedingt die ausgegebenen Schwimmwesten und Namensplaketten zu tragen. Nur so kann im Unglücksfall eine zweifelsfreie Identifizierung und Überführung in ihren Heimatort gewährleistet werden. Wie steht die Sache? Sie persönlich, Sir. Nennen Sie mich ganz einfach Y. Ich hatte ohnehin in der Gegend zu tun. Privatangelegenheiten. Wir haben keine Chance, Sir. Nutzen Sie sie, Werwolf. Nutzen Sie sie. Sir. Ich weiß, dass Sie es nicht schaffen können, Der Mensch wächst, wenn er scheitert. Jedes Mal mindestens um 3 Zentimeter. Sie sind immer wie ein Vater zu mir gewesen, Sir. Was ich Ihnen jetzt sage, bleibt unter uns, Werwolf. Sir. Man hat Sie im Alter von 3,5 Tagen in einer Frischhaltebox auf den Stufen der städtischen Grundschule von Manila gefunden. Richtig, Sir. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, herauszufinden, warum man sie nicht vor dem Trappistenkloster in St. Gallen ausgesetzt hat. Ich weiß, Werwolf, ich weiß. Wissen Sie, ich war damals in Eile. Ja. Sir. Oh mein Gott. Keine Komplimente. Sie wissen, wie ich das hasse. Ich habe deine Ausbildung. Mein Sohn. Nein. Weil ich wusste, dass du Großes leisten willst. Es war wie eine Investition, verstehst du? $3.50 hat die Frischhaltebox gekostet und $400 die Flugkarte. Manila. Du hast eine Schuld zu begleichen, mein Sohn. Und zwar jetzt. $403.50. Ich verstehe. Ich werde gehen. In die Höhle des Löwen. Da ist er. Mit wem spricht er? Mit dem Chef. Aber der Boss kann doch nicht. Ja, nicht der Boss. Der Boss ist unser Chef. Sein Boss ist der Chef. Doch nicht etwa. Genau. Oh. Y. Eiskalt. 74 Jahre alt. Geboren in Riga. Als Sohn einer Handschuhverkäuferin und eines Beutelschneiders. Zaristische Grundschule am September-Prospekt in Leningrad. Unteroffizier und Spätoffizier in der finnischen Zivilverteidigung. Und nach dem Zweiten Weltkrieg Reisender in Damen. Unterwäsche in Schleswig-Holstein. 1,79 groß, trägt mit Vorliebe Nadelstreifen 2 Reihe aus der Piccadilly Road und Diplomatenkoffer von Yves Saint Laurent. Ein eiskalter Profi. Niemand weiß was Genaues über ihn. Bloß einmal hat man einen Fußabdruck von ihm sicherstellen können, als er mit Charlie Chaplin auf dem Hollywood Boulevard spazieren ging und in weichem Beton getreten ist. Da! Der Schnee! Sie löscht den Schnee! Das ist unsere Chance. Schneeball werfen und Eisstockschießen sind seine schwache Stelle. Letztes Jahr ist der Werwolf bei den Europameisterschaften in Salzburg nur Dritter geworden. Aber er kann immer noch 2 Salzburger Nockerungen mit bloßen Händen zerreißen. Es wird seine letzte Schlacht. Seine letzte Schneeballschlacht. Genau. Eiskalt. Durchsage der Wasserschutzpolizei an alle Schubverbände. Auf der Beringstraße kommt Ihnen zwischen Alaska und Neufundland ein holländisches Geisterschiff entgegen. Bitte fahren Sie recht vorsichtig und überholen Sie auf keinen Fall Ihre Dieselmotoren. Wir melden uns wieder, sobald die Gefahr beseitigt ist. Das ist vorbei, Baby. Hier wird ja niemand finden. Das ist Laderaum 3. Hast du gewusst, dass es so viel Schnee in Neuseeland gibt? Es gibt keinen Schnee in Neuseeland. Das loben Sie ja alle, bloß weil irgendein Kartograf im 17. Jahrhundert sich verschrieben hat, dass er die Karte gezeichnet hat, wa? Als er der Eingeborene nach dem Namen ihres Landes fragte, verstand er Neuseeland. Der wusste ja nicht, dass der Stammeshäuptling, der ihm das sagt, einen Sprachfehler hat und eigentlich Neuschneeland meinte, ja? Da gibt es die größten Neuschneevorkommen der westlichen Welt. Ja, du, im Talbau werden bis zu 3 Lawinen pro Tag abgebaut. Ja, und siehst du das hier? Aha. Das ist die Neuschneeproduktion des letzten halben Jahres. Du, niemand wird dich hier unten finden. wie viel Schnee wir sind. Sie irren sich, Boss. Lassen Sie das Mädchen frei. Was denn? Sie? Der Werwolf? Wie haben Sie mich denn hier gefunden? Mein Plan war doch perfekt. Sie haben meinen alten Erdkundelehrer vergessen, Boss. Er hatte den gleichen Sprachfehler wie der neuschneeländische Häuptling. Ich weiß, dass es in Neuseeland Schnee gibt. Alles andere war ziemlich einfach. Vorsicht, Wolf. Er hat überall Eisbomben versteckt und scharf gemacht. Rühr dich nicht von der Stelle, Wolf. Ja, damit haben Sie nicht gerechnet, oder? Na, Sie glauben doch nicht, dass ich mir hier noch ein Hintertürchen offen gelassen habe. Wo sind meine beiden Männer? Sie waren keine Profis. Sie haben sie... in die Wüste geschickt, Grünau. Jetzt sind nur noch wir beide übrig. Sie und ich. Und was ist mit mir? Du hältst dich da raus, Baby. Recht hat er. Sie haben keine Chance. Auch die Eisbomben retten sie nicht mehr. Das werden wir ja sehen, ja. Die sind hier überall versteckt. Sie können sie alle auslesen. Wenn Sie auch nur einen Schritt machen. Unüberlegte Schritte zu vermeiden gehört bei uns zur Grundausbildung. Jeder macht ja mal einen unüberlegten Schritt. Machen. Sie zum Beispiel, Boss. Gehen Sie mit erhobenen Händen zu dem Hintertürchen, das Sie sich offen gelassen haben. Ja, das ist ja okay, nicht? Das ist ja fair, ne? Ich bin nicht fair, ich bin ein Profi. Gehen Sie. Und immer die Hände schön oben behalten. Ja, aber die ganzen Eisbomben... Denken Sie nicht dran, Boss. Denken Sie einfach nicht dran. Ja. Einen Fuß vor den anderen. Die Eisbomben! Halt dich auf, Baby. Ich bring dich. Oh, hier raus. Was bist du, komm? Schnell! Wir müssen raus. Was ist? Komm, wir sitzen auf einem Pulverschneefuß. Mann, stopp, Mann. Das ist das einzige Andenken, das ich an meine Mutter habe. Es ist verloren. Oh, wo hast du es verloren? In anderthalb Minuten sind wir hier eingeschneit. Ohne das Strumpfband meiner Mutter kann ich meine Unschuld nicht beweisen. Oh, ich muss es haben. Oh, wo war es? Hier oben. Ganz oben an meinem Strumpf. Und jetzt? Es ist weg. Mein Gott, es war alles umsonst. Wir haben noch eine einzige Chance. Nein, es ist aus, vorbei. Fahr deine Mutter rechts. Oder links. Oh. Fahr, Händerin. Ich weiß nicht. Überleg, erinnere dich, du musst sie retten. So, vor. Sie hat immer... Ja. Oh nein, ich kann mich nie mehr daran erinnern. Du musst, wenn dir unsere Zukunft etwas bedeutet, musst du dich daran erinnern. Ha! Ha! Hat sie dich geschlagen? Meine Mutter? Ha! Auf welche Backe hat sie dich geschlagen? Schnell! Hierhin hat sie mich immer geschlagen. Hierhin! Auf die rechte Seite. Ha! Deine Mutter war Linkshänderin. Ja. Ja, jetzt wird es mir wieder ein. Sie hat immer alles links liegen gelassen. Dein linkes Bein. Sieh an deinem linken Bein ab. Ha! Ha! Ha! Das Strumpfband an deinem linken Bein. Oh ja, da ist... Hier heraus, bevor es zu Ende ist. Ist. Oh. Aufgrund starker Schneefälle sind die Piers 10, 11 und 12 sowie die Laderampen 9,5 und 13, 3 Viertel nur noch von Hundeschlitten mit Winterausrüstung zu passieren. Das Pier 8,5 ist für den Verkehr gesperrt, aber auf eigene Gefahr zu benutzen. Zwischen den Ladehallen 3 und 4 werden wegen eines Streiks der italienischen Restaurants keine Gabelstapler mehr abgefertigt. Sie bitten, den nächsten Rotkreuz-Verbandsplatz anzufahren und dort zu überwintern. Hier noch eine wichtige Durchsage. Herr Aristoteles Oasis, zurzeit unterwegs zwischen den Südfrüchtelagern am Pier 7 und den Kugelschreiberminen an Pier 19 mit einem Privatgabelstapler, amtliches Kennzeichen unbekannt, wird gebeten, sich in der zentralen Dockverwaltung zu melden. Es liegen verschiedene Öltanker und ein Haftbefehl für Sie vor. Wird niemals erfahren, wie nahe sie am Abgrund gestanden hat. Sie würde es nicht glauben. Habe ich Ihnen schon meine Anerkennung ausgesprochen, Werwolf? Nein, Sir. Hätte mich auch gewundert. Die Bilanz ist grausam. Wird eine Menge Mühe machen, das alles zu vertuschen. Die Frankfurter Docks sind im Schnee versunken. Das ist das geringste Problem. Niemand hat je wirklich geglaubt, dass es in Frankfurt Docks gibt. Wir wissen nicht genau, ob der Boss in dem Schneesturm in Laderaum 3 umgekommen ist. Wir müssen damit rechnen, dass er davon gekommen ist. Was die verschiedenen Wintereinbrüche erklären würde, die aus der westlichen Hemisphäre gemeldet wurden. Ja, er ist ganz auf sich allein gestellt. Seine Organisation ist zerschlagen. Es wird Jahre dauern, bis er sich wieder in der Öffentlichkeit zeigen kann. Unsere Verbindungsmänner berichten, dass er sich bei einem kalifornischen Schönheitschirurgen ein paar Frostbeulen hat entfernen lassen. Die Jagd geht weiter, Werwolf, immer weiter. Sie wissen, wo Sie mich finden können, Sir. Was war Sheila? Er ist vollständig rehabilitiert und arbeitet jetzt im State Department als Sachbearbeiterin für den Kartenkrieg. Sie hatten einen angenehmen Urlaub mit ihr. Jawohl, Sir. Eine dreiwöchige Schlittenkreuzfahrt durch die Antarktis. Wir sind uns sehr nahe gekommen. Vorsicht, Werwolf. Vorsicht. Eine Frau ist immer die schwache Stelle eines Mannes. Nun ja. Kommen Sie! In der Hütte wartet Schafskäse. Und Ziegenmilch auf uns. Bäcker hat einen kleinen Imbiss gerichtet. Gehen wir. Gehen wir. Vorsicht, Vater. Ah,